willkommen bei Nerd, dem discordianischen Nerd-Kram-Dingsi-Gedöns-Podcast. Die vierte Folge mit japanischen Filmen, alles klar, beim Japanua. Ich möchte bitte in einen anderen Podcast. Es ist deiner. Scheiße. Es ist die vierte Folge für den Japanuary, die wir heute aufnehmen, und wir haben wieder einen japanischen Film geguckt. Wer bist du denn? Ach so, wer bin ich denn? Ach, ich vergesse sowas immer. Ich bin die Kati. Du vergisst, wer du bist? Ja, manchmal vergesse ich mich. Wer bist du denn? Ich bin Steffen. Bist du hier der Nerd? Meistens ja. Genau. Du kriegst keine Lebkuchen mehr, das Zucker tut dir nicht gut. Vielleicht wär's auch das Koffein. Egal. Ja. Wir haben einen Film geguckt, und zwar Panda Go Panda. Genau, die Abenteuer des kleinen Panda, wie auf Deutsch heißt. Ja, es ist ein Film aus den 70ern, ich glaube 72, sagtest du, ist der? 72, 73 sind zwei Episoden, das kann man sagen. Der erste eben von 72 und der zweite von 73. Genau, und es geht um ein kleines Mädchen, dessen Großmutter zur Trauerfeier des verstorbenen Großvaters fährt. Das ist ein bisschen undurchsichtig, warum das so weit weg ist. Egal. Also die Oma spielt keine große Rolle mehr in dieser Geschichte. Nein. Es ist nur klar, also eigentlich nur um zu zeigen, eigentlich hat dieses Kind eine Aufsichtsperson, aber die ist jetzt gerade weg. Das ist die kleine Mimiko. Und Mimiko bekommt gleich am ersten Tag Besuch, nämlich von einem kleinen Panda und einem großen Panda. Genau. Und die beiden ziehen bei ihr ein. Der große Panda wird ihr Papa und der kleine Panda wird ihr Baby. Was ein bisschen komisch ist. Also die Familienverhältnisse sind da ein bisschen skurril. Ja, weil eigentlich der kleine Panda nämlich der Sohn von dem großen Panda ist. Und gleichzeitig ist Mimiko, die irgendwie so 8 ist oder so, hätte ich jetzt gesagt, 6 oder 7, vielleicht 8, dann die Mutter des kleinen Pandas. Und aber selber auch die Tochter von dem großen Panda. Wir hinterfragen das am besten den Rest der Sendung gar nicht mehr. Nein. Wir hinterfragen gar nichts mehr in dieser Sendung heute, weil darum geht es in diesem Film auch, glaube ich, gar nicht. Nee, darum geht es in diesem Film auch, glaube ich, gar nicht. Und die drei erleben erstmal zusammen so ein paar Abenteuer und dann muss natürlich geklärt werden, woher großer Panda und kleiner Panda überhaupt kommen, und das stellt sich raus. Spoilern wir? Wir spoilern. Ja, der Film ist 40 Jahre alt. Okay. 45 Jahre. Es stellt sich raus, dass die aus dem örtlichen Zoo entlaufen sind, weil es da keinen so leckeren, frischen Bambus gab wie in den Bambuswäldchen rund um Mimikos Haus. Genau. Und der Zoodirektor hätte die gerne wieder. Sie treffen sich auch und er kann dann den großen Panda auch überzeugen, in den Zoo zurückzukommen. In der Zwischenzeit ist aber der kleine Panda abhandengekommen und der muss noch gerettet werden, weil er auf einem kleinen Floß sitzt, das einen Fluss hinuntertreibt und durch eine Schleuse durch. Und Mimiko springt tapfer ins Wasser und rettet den kleinen Panda. Und vor lauter Freude springen dann auch alle anderen ins Wasser. Die ganzen Erwachsenen drumherum, die vielleicht eher... Egal. Und es wird so geregelt, dass großer Panda und Baby Panda bei Mimiko wohnen und der große Panda in den Zoo immer geht wie zur Arbeit quasi und da dann für die Zuschauer da ist. Mit Hut und Aktenkoffer. Ja, und Pfeife. Genau. Die er rauchen kann, ohne sie anzuzünden, aber auch das hinterfragen wir nicht, habe ich gelernt. Also das war eines der ersten Sachen, wie er diese Pfeife in den Mund nahm und dann Rauch auspustete. Wie kann das denn gehen? Und dann habe ich dich angeguckt und den sprechenden Panda... findest du jetzt nicht irgendwie seltsam? Und du guckst es mir an und sagst, nein. Nein. Nee. Genau, und im zweiten Teil taucht dann auch noch ein kleiner Tiger auf, Tigi. Genau. Der wiederum ist aus einem Zirkus entlaufen. Der zweite Teil geht auch im Prinzip damit los, dass der Zirkusdirektor und ein Handlanger des Zirkusdirektors in Mimikos Haus einbrechen, weil sie da die Spuren von dem kleinen Tiger hin verfolgt haben und dann aber erschrecken über die riesigen Portionen Essen, die da sind. Denken, hier muss ja ein Menschenfresser oder irgendwas wohnen. Und dann sieht der Handlanger eben durchs Fenster den großen Panda und erschrickt fürchterlich. Sieht dann den kleinen Panda, ist noch erschrockener, weil der große Pandakopf plötzlich so ein kleiner Pandakopf ist. Und dann kommt Mimiko und die beiden nehmen Reißaus, bevor sie den Tiger gefunden haben. Der hat so ein bisschen wie bei Goldlöckchen und den drei Bären vom kleinen Panda das Curry aufgegessen und hat sich in dessen Bettchen gekuschelt und wird dann da auch entdeckt vom kleinen Panda. Und in die Familie aufgenommen. Und in die Familie aufgenommen, genau. Ja. Und dann will Mimiko mit beiden in die Stadt gehen, irgendwie einkaufen, und sagt den beiden noch, sie sollen nicht weglaufen. Und natürlich laufen sie weg, weil Tigi den Zug sieht, in dem der Wanderzirkus ist, in dem seine Mama auch wohnt. Und du bist wieder sehr ausführlich, Schatz. Entschuldigung. Ja. Die laufen jedenfalls diesem Zug hinterher und auch da lernen sie dann alle anderen Tiere kennen und werden eingeladen in den Zirkus und für den nächsten Tag. Und am ersten Tag gibt es aber so einen ganz furchtbaren Regen, eine riesige Flut, alles steht unter Wasser. Das Wasser reicht bis zur Dachunterkante vom Häuschen und dann müssen die Tiere aus dem Zirkus gerettet werden, weil die Zirkusleute das nicht hingekriegt haben. Also macht Mimiko das. zusammen mit den beiden Pandas. Jawohl. Der Film ist ein früher Ghibli, wenn man das sagen möchte. Er ist so ein bisschen der Prototyp für das, was Miyazaki und Takahata 10 Jahre später, ein bisschen mehr als 10 Jahre später mit Ghibli gegründet haben. Der große Panda erinnert nicht zufällig an Totoro. Mhm. Der sieht also, das könnte der Bruder von Totoro sein, mit diesem breiten Grinsen, dem großen runden Augen und dem großen Körper und auch wie der Panda, der große Panda sich eben bewegt, Papa Panda, wie er ja genannt wird in dem Film, immer so auf den Fußspitzen sich bewegt, auch sehr stark und sehr kräftig, sehr laut ist. Also man hat es hier tatsächlich mit einer frühen Version von Totoro zu tun, was ich ganz witzig finde. Und Mimiko ist also in allen Belangen Pipi Langstrumpf. Ja, und angefangen von den roten Zöpfen, die ihr vom Kopf abstehen, bis hin dazu, dass sie autark quasi in diesem Häuschen mittlerweile lebt und sich von nichts irgendwie Angst machen lässt. Und sie macht Handstand und ihr rutscht dann der Rock über den Kopf, was ja auch ein Signature-Move ist von Pippi Langstrumpf, überall Handstände zu machen und ihren Hintern irgendwo hinzuhalten. Und das liegt eben daran, die hätten damals gerne Pippi Langstrumpf verfilmt, hatten auch schon Designs gemacht, haben dann aber die Rechte nicht bekommen. Und dementsprechend ist Mimiko tatsächlich so ein bisschen so an Pippi Langstrumpf angelehnt. Die haben ein Jahr oder 2 Jahre später haben die auch diese Heidi-TV-Serie gemacht, die wir hier in Deutschland kennen. Und auch Heidi hat eine ganze Menge eben von Mimiko und damit eben auch von Pippi Langstrumpf. Was ich ganz witzig finde. Also dieser Gopanda, nee, Panda Gopanda oder die Abenteuer des kleinen Pandas ist so ein, ich habe den deswegen mit in die Liste genommen, aber ich den selber einfach wunderschön finde. Ist auch ein Kindheitsfilm für mich. Läuft auch immer mal wieder im Fernsehen, wenn man Glück hat. Auch heute noch. Und es ist halt eben auch durch die Geschichte so ein bisschen so die Keimzelle dessen, was Miyazaki und Takahata dann eben mit Ghibli gemacht haben. Was ich ganz schön finde. Also Miyazaki hat so ein bisschen auf der Kreativebene designt und Takahata hat hier Regie geführt. Und die wechseln sich ja heutzutage so ziemlich immer wieder ab. Genau. Was ganz schön ist. Ja. Also der Stil ist tatsächlich sehr, wie man das aus dieser Heidi-Serie kennt. Ich finde es insgesamt einfach schöner als die Heidi-Serie, aber ich mochte Heidi auch nie. Sei es drum. Ja. Der ist richtig, richtig süß. Also beide Teile sind einfach richtig niedlich. Das sind ganz tolle, kinderfreundliche, witzige, alberne Filme. Es gibt eine einzige Szene am Anfang, als Mimiko ihre Oma gerade in den Zug gesetzt hat und sie einkaufen geht, wo die Verkäuferin so ihr nachblickend dann sagt, ach, die arme Mimiko hat gar keine Eltern mehr, aber sie ist immer so fröhlich. Und man denkt so, ouch, irgendwie eine komische Szene oder so, wo ich denke, so, muss da jetzt irgendwie auch nicht erklärt werden, dass sie eine Weiß ist oder irgendwas, weil es ist für den Rest des Films ziemlich unerheblich. Es ist total egal, weil sie schreibt immer so Berichte an ihre Großmutter, so heute ist das passiert, heute ist dies passiert. Und die Oma liest es dann immer auch sehr gerührt. Also man hat diese Einstellung so ein, so zweimal, so dass sie eben diesen Brief schreibt, der dann auch irgendwo gelesen wird. Aber also so die Erwachsenen in dem Film, also anders wie es bei Pippi Langstrumpf ist, wo die Erwachsenen immer so als Kontrollinstanz in ihr Leben reintreten, hey, die Brüsselise, die immer wieder kommt und sagt, komm doch bei mir ins Kinderheim, oder die Polizisten, die versuchen sie einzufangen, oder eben auch andere Erwachsene, die versuchen so regulierend auf Pippi Langstrumpf einzugreifen, das ist hier überhaupt nicht. Also in der Sekunde, wo die verstehen, der Panda ist der Vater und die Aufsichtsperson, ist das komplett geduldet und okay für alle. Ja, weil der Panda ist ja auch volljährig. Sieht zumindest erwachsen aus. Ja. Ich weiß nicht, ab wann so ein Panda geschlechts und... Na, er hat ja schon einen Sohn. Ja, gut. Also von daher würde ich da jetzt mal von ausgehen. Ne, dass und es ist eben auch so ein bisschen so von dem kleinen Panda, von Pandi, so der Traum, mal endlich eine Mutter zu haben, ein Stück weit. Also sagt er auch, ja, ich habe eine Mutter, hurra. Und also auch da scheint irgendwo mal ein Familienmitglied verloren gegangen zu sein. Genau. Aber es ist halt über den ganzen Film überhaupt nicht Thema, dass da irgendwer weise oder halbweise oder sonst irgendwas ist. Es geht einfach um die Abenteuer, die miteinander erleben und wie liebevoll die miteinander umgehen, wie sich Mimiko kümmert um die Familie, die sie jetzt hat, wie sie Essen kocht und putzt und alles hübsch macht und wie der Papa Panda auch total verzweifelt ist, als Mimiko ihm erklärt, dass er jeden Tag auf Arbeit gehen muss. Ja, also die erste Einstellung, wie ich muss arbeiten gehen. Und er versteht es halt auch erst überhaupt nicht. Ne? Nee. Und, und Mimiko löst es aber auch auf und sagt, ach, heute ist ja dein freier Tag, Papa, ich habe das ja ganz vergessen. Genau. Und darfst zu Hause bleiben. Also alles ist auch wirklich ein Spiel. Und das ist halt auch exakt wie bei Pippi Langstrumpf. Also wo ganz klar ist, egal was Pippi macht, und wenn sie halt eben den Boden schrubbt, dann bindet sie sich eben die Bürsten unter die Füße und fährt dann eben Schlittschuh im Haus. So, das ist alles immer ein Spiel und immer sehr schön. Genau. Und im Gegensatz zu Pippi Langstrumpf haben wir hier nicht Tommy und Annika, die rumgenervt haben, wie blöde. Spießerkinder. Aber echt. Sondern wir haben eben Pandi als Spielgefährten auch so ein bisschen. Und der aber eben gleichzeitig auch eine Figur ist, die so den Schabernack und Unsinn mit auslöst, weil er eben auch nicht wartet, weil er nicht hört, wenn man ihm sagt, bleib zu Hause, komm nicht mit in die Schule und ähnliches. Wunderschöne Szene, wie er die Schulküche verwüstet, weil er eben doch mitgekommen ist und nicht auf sie gehört hat. Und es ist einfach, der ist überhaupt nicht beschwerlich, der Film. Der will keine Probleme lösen, kein gar nichts. Mir war tatsächlich, also ich war am Ende doch ein bisschen erleichtert, dass es zu Ende war. Ja. Weil er dann doch ein bisschen überdreht. Ja. Also diese Szene am Ende, wo sie dann mit dem Zug durch diese Unterwasserlandschaft fahren, die eskaliert dann ja auch insofern, dass der Zug einfach dann auch entgleist und dann noch durch die Stadt fährt und über die Hügel und dann mit so einem Auto noch hinterhergefahren wird, wo ich dann dachte so, ja, da merkt man, dass der Film ist dann doch eher für jüngere Kinder gedacht und gar nicht mehr so. Also da hat mir dann doch schon, also den Film über so ein bisschen auch so der Bezug für Erwachsene, so ein bisschen so diese philosophische Ebene auch gefehlt, was spätere Ghibli-Filme durchaus haben, also wo ganz klar ist, Totoro ist halt so ein bisschen die Betrachtung des Eskapismus ist. Also da ist eine kleine Familie auf dem Land und die Mutter liegt im Krankenhaus und das kleine Mädchen vertreibt sich diese bösen Gedanken an die sterbende Mutter eben damit, indem sie halt diese Fantasiewesen trifft. Und es ist auch nie wirklich so hundertprozentig klar, ob Totoro jetzt existiert oder ob das wirklich nur ein Fantasietier ist und so weiter und so fort. Habe ich zumindest immer so im Kopf. Vielleicht möchtet ihr mir dabei sprechen. Dürft ihr gerne in den Kommentaren tun. Aber mein Eindruck war eben, dass Totoro eher so für den Eskapismus von der Realität steht. Und diese Ebene fehlt halt in diesem Film komplett. Es ist halt einfach nur witzig, es ist bunt, es ist mir zum Teil ein bisschen zu wild. Also da hat es halt eine Nummer weniger auch getan für mich. Ja, und ich hätte jetzt auch keinen dritten Teil gewollt. Also, es gibt ja Filme, wo man sagt, auch noch mehr davon und so. Und ich hätte mir schöner und so, aber ich hätte mir schon mehr gewünscht. Also eben, weil die beiden Teile ja schon sehr episodisch sind. Ja. Hat ungefähr so, was haben wir jetzt geguckt, so 100 Minuten oder sowas war die Version, die wir gesehen haben. Man kann den Film übrigens aktuell bei Watchbox gucken. Da haben wir den eben geguckt. Watchbox.de, da gibt's den kostenlos und legal zum Gucken. 100 Minuten, ich hätte mir gewünscht, also das ist, die Figuren sind halt so simpel und so sympathisch, dass man sich ein Stück weit wünscht, man würde mehr Abenteuer mit denen erleben. So auch mit Totoro möchtest du eigentlich mehr Abenteuer erleben, als nur mit diesem einen Film, den man von ihm gekriegt hat. Plus Kurzfilm. Ja, dann hätte ich es aber, glaube ich, lieber unterteilt in nochmal kürzere Episoden, als jetzt diese zwei recht langen. Das waren, glaube ich, 42 Minuten jetzt, ne? Ja, also da, weil die Figuren eignen sich, da hast du völlig recht, auch für so eine 20-Minuten-Serie, wo man jedes Mal so ein kleines Abenteuer hat, wo man dann auch nicht nochmal einen draufsetzen muss, sondern wo jede Folge für sich stehen kann und dann ein Abenteuer erzählt. Und das war gerade hier in der zweiten Folge tatsächlich so, dass man dann irgendwie noch ein Stückchen weiter und noch ein Stückchen weiter und noch ein Stückchen weiter. Das war halt noch ein bisschen surrealer als vorher auch. Genau. Ne? Ja. Und das dann halt da dann, glaube ich, einfach aus dem Bestreben heraus noch einen draufzusetzen, eben einen zu viel draufgesetzt hat, mehr oder weniger. Und das ist hat eben auch nicht so diese Fantasy-Ebene. Also dieses überflutete Land gibt's ja später in Ponyo. Einem relativ neuem, verhältnismäßig neuen Ghibli-Film, dann ja auch wieder. Also dieser Panda Go Panda-Film hat wirklich so Inspirationsfäden gezogen durch so die ganze Ghibli-Geschichte. Man findet überall so Zitate an diesen einen Film. Und so gibt's eben auch so dieses überflutete Land bei Ponyo nochmal, was ich ganz witzig finde. Fast identisch inszeniert. Ja. Fand ich total süß. Also die Parallelen auch wirklich immens. Aber da hast du eben so diese Fantasy-Ebene noch. Also Ponyo ist da ja auch ein so ein Zauberwesen, ein Zaubergeist eben. Und das ist hier nicht. Also das ist verhältnismäßig in der Realität angesiedelt, obwohl natürlich ein großer sprechender Panda, der sich irgendwie mit Superkräften bewegt, auch jetzt nicht so. Es ist zwar cartoonig auf der einen Seite, aber die Magieebene fehlt halt komplett. Ja, es hat mich so ein bisschen auch an manchen Stellen erinnert an diese Trickserie über Phineas Fogg in 80 Tagen um die Welt. Wo die alle als Tiere dargestellt sind, ne? Also Phineas Fogg als Löwe und dieser Hamster oder was auch immer als sein Diener und diese Pantherin ist, als... Ist, glaube ich, in 80 Tagen Willy Fogg hieß die, glaube ich, auf Deutsch. Willy Fogg kann sein, genau. Ja. Da hat es mich so ein bisschen dran erinnert, weil genauso wirkt der Panda und wirkt dann auch der kleine Tiger und der kleine Panda einfach als wären es schon irgendwie Menschen, nur eben in Tiergestalt. Und so ist ja diese andere Serie auch gemeint. Und das ist halt das, wo du auch sagst, da fehlt die Fantasy-Ebene. Also das ist halt ganz klar, das ist alles in der realen Welt verhaftet. Ja. Und diese Phineas Fogg-Serie hat das aber eben... Schatz Willy Fogg. Ja. Ich bin sehr sicher, dass die Serie Willy Fogg heißt. Ja, aber die Vorlage von Jules Verne, da heißt er halt Phineas und ich habe mir das einmal mit Phineas gemerkt. Das tut mir leid. Willy Fogg könnt ihr übrigens auch auf YouTube gucken. Gibt es irgendwo einen Kanal, der die offiziell auf Deutsch auch präsentiert. Genau. Und da sind die Episoden kürzer. Also da hat man mehrere Episoden. Das sind aber auch ganz normale 20-Minuten-Episoden. Ne? Genau. Ja. Und da funktioniert es auch sehr gut. Da hast du dann irgendwie auch für eine Folge genug gesehen von diesen sprechenden Tieren mit ihren Figurchen. Der eine ist aber ja das, auch vom Zirkus. Das sind halt anthropomorphe Tiere. Das ist einfach insgesamt nochmal was anderes. Ja, wobei das ist ja eben so ein, dieses Comedy-Element hast mit den sprechenden Pandas so ein Stück weit, ne? Ja, wobei ja der Diener von Willy Fogg... Ich kann doch auch nichts dafür. ja, auch so als Zirkusmensch daherkommt und so ganz viele Kunststückchen beherrscht und dann immer aus Passepartout. Irgendwelchen... Passepartout, danke. Aus irgendwelchen Situationen rauskommt, genau. Aus denen normale Menschen so nicht rausgekommen wären. Nein, klar. Das ist halt am Ende des Tages halt immer noch ein Cartoon, also ein Anime halt, ne? Mhm. Willy Fogg ist ja auch eine Anime-Serie. Können wir vielleicht, wenn wir es mal geguckt haben, wenn du da Interesse dran hast, wie gesagt, auf YouTube gibt es hier offiziell, können wir da gerne mal reingucken. Ich würde es halt auch gerne nochmal sehen, aber wir sind gerade derartig mit Digimon beschäftigt, dass das nicht mehr geht. Nee. Ich würde den Film, den wir jetzt heute gesehen haben, doch eher für Kinder empfehlen. Man kann ihn gut mit seinen Kindern gemeinsam gucken. Wenn man so Ghibli-Enthusiast ist, ist es mal ganz witzig zu sehen, wo kommt das alles überhaupt her? Mhm. Weil das eben auch, ich glaube, so 10-12 Jahre irgendwie vor der Gründung von Ghibli überhaupt ist, die ja jetzt in den 80ern stattgefunden hat. Und so ein bisschen doch so, es ist halt, ich finde den Begriff einfach witzig, deswegen möchte ich ihn jetzt benutzen. Der Panda ist halt so ein bisschen der Proto-Totoro oder Protoro. Du bist ja albern. Protoro. Du bist ja albern. Genau. Ja. Also empfehlen für Kinder, als Erwachsener wird man da jetzt nicht so viel mitnehmen können. Aber so als einfach mal Kindern auch zu zeigen, guck mal, da kommt das alles her oder selber auch mal rauszukriegen, woher kommt das. Ich finde, das war meine Intention bei der Zusammenstellung dieser Liste, eben auch Animes zu nehmen, über die man was erzählen kann, wo man auch als Anime-Fan was lernen kann, ein Stück weit. Und mir war es einfach ein Stück weit auch zu blöd, ein Ghibli mit einem richtig echten Miyazaki-Ghibli hier mit. Wir hätten auch Totoro gucken können. Ich liebe Totoro. Das ist einer meiner liebsten Anime-Filme. Ich gucke auch Totoro, aber nicht für den Japanery. Nee, eben. Und also dann auch zu gucken, so woher kommt das, wo sind die Wurzeln dieses ganzen Ghibli-Krams. Und ich finde das einfach wichtig, dann auch nochmal so einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was gibt's denn außerhalb dieses Genres, in Anführungszeichen, was man vielleicht auch gar nicht mehr so bewusst wahrnimmt, eben weil das ja ein Kinderfilm ist, in Anführungszeichen, der hier in Deutschland maximal auf einem regnerischen Sonntagnachmittag auf Super RTL läuft. Ja, ne? Was ein bisschen schade ist. Also Panda Go Panda ist für mich definitiv ein Kinderfilm, auch deshalb vor allem, weil in den Handlungsabläufen nichts passiert, was man nicht erwartet. So, also Da kommt jetzt, die bauen logisch aufeinander auf, die Sachen, die da passieren. So, das ist irgendwie so dieses, es überrascht nichts, es tauchen nicht irgendwelche Figuren auf, die nicht irgendwie angekündigt wurden, so ein bisschen, also. Das ist so diese und dann Erzählweise, die auch für Kinder vollkommen verständlich ist. Ja. Aber so eine tiefere zweite Ebene, wie es bei den Ghibli-Filmen dann später ist, die suchst du hier vergeblich und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ist eben das, was es sein möchte und mehr auch nicht. Ist wirklich ein Spiel, den man auch mit kleineren Kindern halt gut schon gucken kann, ne? Also, ja. Würde ich auch sagen. Ja, vor dem Film beim nächsten Mal habe ich ein bisschen Angst. Paprika? Wir gucken Paprika. Paprika! Ich mag Paprika. Ich mag auch Essen. Paprika, aber ich habe Bilder gesehen, ich grusel mich, glaube ich, während des Films. Aber das. Du darfst dich die ganze Zeit an mir festhalten. Yay! Oh. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Aufwohle-Kredits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!